Du bist nicht bereit dafür, auf diesen Stress hast du keinen Bock. Mach mal lieber deinen schönen 9-to-5-Job. Du bist kein echter Rapper, nur weil du paar Reime hast. Für den Rapper-Lifestyle habt ihr Hurensöhne keine Kraft. Du kriegst kein Feature, ich hab kein Label mehr. Doch fahr mit dem Range Rover, schau wie ich mein Geld vermehr. Ich hab gelernt, dass die meisten Menschen Träumer sind. Dieses Land will keine Stars, glaub mir, dieses Deutschland spinnt. Deine Banger-Freunde, sie sind zum Arbeitsamt. Alles, was du willst, ist Fake, erkenn endlich die Wahrheit dann. Das hier ist Leichtigkeit, jeder Tag ein Business-Move. Ja, ich kann verstehen, warum jeder von euch mich verflucht. Was weißt du davon? Kaugummis mit Tonisan. Erstmal deine Schwester ficken, dann vor deiner Mutti prahlen. In der Schule war ich niemals Klassenbester. Heute ist bei mir jeden Tag Silvester. Geh weiter zur Schule, gestalte deine Freizeit. Doch um Gottes Willen, denk jetzt nicht, dass ihr bereit seid. Rapp nicht über Straße und versteck dich dann aus Feigheit. Später wirst du merken, dass ihr Wichser nicht bereit seid. Geh weiter zur Schule, gestalte deine Freizeit. Doch um Gottes Willen, denk jetzt nicht, dass ihr bereit seid. Rapp nicht über Straße und versteck dich dann aus Feigheit. Später wirst du merken, dass ihr Wichser nicht bereit seid. Jetzt mach ich krass Money, scheiß auf dein Fach, Rabbi. Ich hab Karat und ihr Karotten, ihr Bugs Bunnies. Ihr seid geliefert, wenn ich nicht mehr auf Bewährung bin. Schau mich an, breit gebaut, Junge, die Ernährung stimmt. Und ich steh gerade, treff meine Entscheidung. Gangster-Dress, die Lederjacke ist keine Verkleidung. Ich werf es weg, ihr hebt es auf, den nächsten Trend. Meine nächsten Schuhe, nächste Hose, nächstes Hemd. Was für harte Jungs, beide recht ne Backpfeife. Wenn ich dich anschreie, folgt dann nach ner Anzeige. Ist das der Dank dafür, dass sie nicht von Harz leben? So viel Stress, keine Ruhe und Privatsphäre. Du nimmst das Geld von Papi, ich investiere mein Leben. Nie im Leben werd dir bereit, so viel zu geben. Denn das Fazit, du bist nicht bereit dafür. Doch ich komm klar mit dieser Scheiße hier. Geh weiter zur Schule, gestalte deine Freizeit. Doch um Gottes Willen, denk jetzt nicht, dass ihr bereit seid. Rapp nicht über Straße und versteck dich dann aus Feigheit. Später wirst du merken, dass ihr Wichser nicht bereit seid. Geh weiter zur Schule, gestalte deine Freizeit. Doch um Gottes Willen, denk jetzt nicht, dass ihr bereit seid. Rapp nicht über Straße und versteck dich dann aus Feigheit. Später wirst du merken, dass ihr Wichser nicht bereit seid. We'll be right back.